sich zum Turbo dröhnte, man den Abwehrgürtel schnell sprengen wollte. Doch südlich lag eine Wüstenoase, von Franzosen besetzte diese Phase des Krieges im heißen Nordafrika. Der Feind stand fest, sein tapfer er war, unglaublich lange gegen die Übermacht. Zwei Wochen Stellungskrieg, bei Tag und bei Nacht. Und dabei mein kleines Rohr, wie ein Kleid, das Tor hat den Gegner eingekreist. Die Sonne brennt wie die Tor, wie ein Kleid, am Ende soll der Deutsche doch der Sieger sein. Waren Größe zeigt man auch mit einer Kette.